G. Übung 3. Am Telefon. 3a. Am Morgen im Büro hört Hannah zuerst den Anrufbeantworter ab. Hören Sie und notieren Sie die wichtigsten Informationen. Guten Tag, hier spricht Müller von der Firma Gebert. Bitte rufen Sie mich möglichst schnell zurück. Ich hätte noch einige Fragen zu Ihrer Bestellung. Am besten bin ich vormittags in meinem Büro unter der Durchwahl 341 zu erreichen. Vielen Dank, auf Wiederhören. Gebert, möglichst schnell. Wie war die Durchwahl? Ah ja, 341. Guten Tag, Anna Baumann am Apparat. Frau Weber, melden Sie sich doch bitte bei mir in der Personalabteilung. Ich bräuchte noch einige Unterlagen von Ihnen. Rufen Sie mich bitte vor 10 Uhr unter der Durchwahl 27 an. Dann können wir einen Termin vereinbaren. Bis morgen, auf Wiederhören. Oh je, die Frau Baumann, hätte ich fast vergessen. Guten Tag, mein Name ist Hans Wellinger von Humbert und Co. Ich hatte für nächsten Freitag einen Termin mit Herrn Huber. Leider bin ich krank geworden und kann nicht kommen. Herr Huber sollte mir bitte einen neuen Terminvorschlag für die folgende Woche machen. Meine Telefonnummer ist die 45 86 98. Vielen Dank und entschuldigen Sie bitte. Auf Wiederhören. Wellinger, oh, der Arme. Neuen Terminvorschlag, Telefonnummer 45 86 98. Na, der kann ja nichts dafür. Horvath am Apparat, guten Tag. Herr Huber soll sich bitte sofort bei mir melden. Es ist wirklich dringend. Ich warte seit 3 Tagen auf seinen Anruf. Meine Nummer sollte ihm bekannt sein. Puh. 3 Tage, sagt er. Kann doch nicht sein. Na, ob Herr Huber wirklich seine Telefonnummer hat? Was da wohl los ist?